Herz fall ich ein, der Abgrund schlug uns fall ich ein, wir waren schon zu tief gesunken, der Abgrund schlug uns fall ich ein, der Abgrund schlug uns fall ich ein. Schon zu tief gesunken.